Wir haben Freitag. Hier geht's ins Wochenende, Nachtschwärmer. Hallo und willkommen. Und da habe ich gleich mit dem Knaller angefangen, einem Mix, Rockstraw und Faceless. Schuhverkäufer. Er ist auch schon da? Okay, komm, Erl, tu mir einen Gefallen. Und kündig mich mal hier an bei den Nachtschwärmern. Deck, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ja, das war nicht schlecht. Kann man das noch ein bisschen steigern, Erl? In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Danke. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Ja, volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. Cool. You are being taken under our power to your destination. We'll be right back. Super stark. Der Killer ist Human. So, jetzt sind wir wirklich bald komplett. Are we human? Are we human? Are we human? Hier ist nämlich die Ehefrau von meinem Freund und Damenschuhverkäufer, die Peggy Bundy. Hallo Peggy. Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. Ja, das wissen wir. Wissen wir doch, oder? Wen interessiert? Wir haben halt Gewinnspiele. Mächtig viel Spaß und Grüße. Und wer zusehen will, geht auf die Homepage von hitradio-ohr.de. Da gibt es eine Webcam. Oder bei mir auf die Seite www.charlie2000.de. Da gibt es einen Link zur Fanseite, da gibt es auch die gleiche Webcam. Alles klar, das haben wir komplett nach Schwimmer. Dann kann es richtig losgehen. Fire. mal eine ganz andere Version, ha? Das Fußballfieber greift um sich. Dieser Auftrag wird leicht zu erfüllen sein. Suche ein Busunternehmen, das über das richtige Know-how verfügt und jederzeit flexibel ist. Okay, Zimbus. Ein Partner, der mich sicher ans Ziel bringt. Egal ob zum Flughafen oder in fast aller Herren Länder. Zimbus. Kein Billigheimer, sondern einer, der sich durch Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnet. Zimbus. Okay, ich fasse zusammen. Komfortable Busse, kompetentes Personal und exzellenter Service. Wir haben ihn, den richtigen Partner. Zimbus in Gengenbach. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Hey, Signora, was darf es sein? Ein Sprudelgericht, bitte. Ein Nudelgericht? Nö, ein Sprudelgericht, aber original. Tja, es ist schon überraschend, wo einem Schwarzwaldsprudel überall begegnen kann. Schwarzwaldsprudel, das Original aus dem Schwarzwald. Neue Fenster, bessere Aussichten. Unsere Finstral-Verbundfenster mit außergewöhnlichem Wärme- und Schallschutz, innenliegenden Jalousien und strukturierter Oberfläche werden Sie begeistern. Sowie unsere Rollläden von Roma. Sie bieten nicht nur Schutz, sondern verschönern auch die Optik. Bauelemente Ziegler in Oppenau-Ramsbach. Vorwahl Oppenau 912-70. Stell dir vor, du willst ein iPhone und kennst gerade mal die Hälfte der Möglichkeiten. Stell dir vor, du willst T-Home Entertain. Und niemand kann es dir richtig erklären. Stell dir vor, dafür gibt es einen absoluten Profi. Telepartner Armbruster. Der Profi für Handys, Festnetz, Internet und für alles andere, was kommuniziert. In Lahr, Kehl und Bühl. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, Ihnen heute das Bundesverdienstkreuz am Band für Ihr Lebenswerk überreichen zu dürfen. Vielen Dank. Aber wenn Sie wirklich nett zu mir sein wollen, dann geben Sie mir doch ein frisches Ketterer aus. Genau, Ketterer sind netterer. Das ist feines Bier aus der Familienbrauerei in Hornberg. Die brauen nur mit den besten Zutaten und mit viel Liebe. Deshalb schmeckt's, ob als Pilz, Edel oder Urweiße, immer frisch und unverfälscht. Ah, Ketterer sind netterer. Hitradio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Ja, natürlich. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Erstmal schönen Dank an alle, die vergangenen Samstag in Mönchweiler waren. Das war ein Wiedersehen. Und vielen Dank an alle, die Mittwoch im Lauinger waren. Während der WM habe ich eine kleine Sendepause. Nicht Sendepause, das habe ich nicht, aber Auftrittspause. Erst am 7.8. MSC Taifun Mörsch. Und im September Appenweier und im Oktober Neuried Altenheim. Aber DJ Rockout hat einen heißen Termin, und zwar morgen. Und zwar bei Mixery Castle mit Atzen, Mugai, Ferry Korsten, Felix Gröcher und vielen mehr. Und zwar Open Air und in einer Event Arena am See, Bostalsee in Bossen im Saarland. Und dann schreibt er mir hier noch drauf, Achtung, DJ Rockhound ab 19:45, Open Air Atzen schon ab 20 Uhr in der Halle, in der Eventhalle. Super, bei Mixery Castle. Und dann ist ja am 30.07. DJ Rockhound auch bei der Nature Run. Home, and try to show him what we make and listen the place on which we hear. Bitte geht auf meine Internetseite, da seht ihr die Filme von den Veranstaltungen und Bilder und aber auch von den letzten 20, 25 Jahren sind viele Filme und Bilder drin. Besucht mich bei Wer kennt wen? Und tragt euch ein bitte oder bei Facebook, Nachtschwärmer, lasst es laufen. Des Wahnsinns fette Beute. Oh Mann. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Jetzt sagt ihr, schon wieder Carrie Hilson. Na, das wird spezial. Wir haben 21.31 Uhr und hier geht's. Volle Kanne ins Wochenende, Nachtschwärmer. Und dank des schönen Wetters denke ich ja, dass ihr auch ein bisschen unterwegs seid. Und da grüßen wir alle die Grillfäden, die da stattfinden. Dann werden wir uns auch noch mit der Blondine beschäftigen. Kelly ihres Namens. Zum Beispiel, wenn sie sagt: So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Das Wahnsinns fette Beute. Oh Mann! Jetzt kommt's gleich ganz dick. Se quema el amor cuando se inma la su pena, cuando se inma la dolore, cuando se inma la dolore, cuando se quema el amor cuando se inma la su pena, cuando se inma la su dolore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta guitarra. Cuando se inma la dolore, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolore, cuando se inma la dolore, cuando se inma la dolore, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana. Marea dolore, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolore, cuando se inma la dolore, cuando se inma la dolore, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolore. Ja, ist nach Zweimal Spezial. Und das Ganze sommerlich geprägt. Hello, baby. Wo ist die Party? Party! In den Sommer. Okay, roll the drums. The heat is getting stronger. Neue Chica Bomb, Dan Bellan. Über uns unsere E-Mail-Adresse studio@hitradio-ohr.de. Meld uns nach Schwärmer. Hier, bei mir. Unser erstes Gewinnspiel ist in Vorbereitung. Das war stark. Jens! Ein echter Ohrwurm. Hallo Blondies, wie geht's? Auch Blondies sind im Fußballfieber, ganz klar. Übrigens, wie heißt Blondine auf Chinesisch? Dumm Ding. war nur zur Einleitung. Warum wechseln Blondinen die Windeln ihres Babys nur jeden Monat einmal? Ganz einfach, weil da drauf steht, bis 10 Kilo. Da passt doch einiges rein. Wenn das keine Feier ist, ha? Um 21.45 Uhr geht's hier mit Volldampf zum Wochenende, Nachtschwärmer. Hier bei Hitradio Ohr mit eurem Charlie 2000. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung und übrigens dann ein bisschen später kommt wieder L mehr oder weniger auf die Bühne und wir hören dann, wenn er sagt... Warte, ich komm gleich rüber, ich glaube, ich sehe hier Titten. Naja, das machen wir dann später, L. Oder? Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles, bloß nicht langweilig.

Ja, ein bisschen Freestyle braucht der Mensch nach Werner. Und jetzt können wir an unser erstes Gewinnspiel denken. Genau das machen wir. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Jetzt bin ich gespannt, Nachtschwärmer. Attention, this recording will play. Jetzt kommt nämlich vom Otto seine berühmten Gesänge über Hänsel und Gretel. Da nimmt er ja immer andere Songs und nimmt jeweils die Originalinterpreten. Die Aufnahme ist nicht besonders, das ist in der Halle gemacht worden. Aber es ist echt witzig. Otto, ne, das wissen wir ja. 3 Interpreten brauche ich. Was singt Otto hier nach? Welche Interpreten? Das möchte ich wissen, Nachtschwärmer. Ihr ruft an 0781 dann 504 3311 oder ihr mailt oder ihr könnt auch faxen 0781 504 3109. Jetzt bin ich gespannt. Oh toll, leg los gleich. At a different place, but the message is the same. Open your mind to the music. Let the frequencies take your body. Let the journey begin. Ist heute leider nicht mehr wie früher unsere Hex, wie sie früher einmal war. Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Kuscheln, das mag ich auch. Ich kraul den Rücken dir und

22 Uhr 3. Erl, Schuhverkäufer, was macht heute wieder Gesicht? Was sollte nicht stimmen? Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Wow, wow, was aus dem Gewinnspiel werden. Die Mails laufen ein. Aber wer noch anrufen will, 0781 504 33 11. Macht mit, Nachtschwärmer! Mitte 90er, nachdem da war das der absolute Tanzflächenknüller. Rofo, let's go. Kommt so aus Italo-Ecke. Das war schon ein kleiner Remix. Hier geht's ins Wochenende. Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Oldie but goodie. super stark, eh? Van Aken, Stand By Me, Remix Spezial per mit Freestyle Beats. Stand by. Oh, Action. Hallo Blondies, hallo Action Blondies. Oh, Nachtschwärmer, da ist gestern was passiert. Stand by. Hier in Offenburg, um die Ecke, an der Tankstelle. Stand by. Kommt eine Blondine zum Tankwart und sagt, hallo, ich stehe hier um die Ecke. Und ich habe einen Autoschlüssel stecken lassen. Könnte ich mal irgendwas bekommen, so ein Draht, dass ich da wieder den Knopf hochziehen kann, dass ich da wieder reinkomme? Ja gut, okay. Ich gebe Ihnen hier meinen Schweißdraht, sagt der Tankstellenmensch. Bringen Sie mir aber wieder, den brauche ich noch. Okay? Die Blondine geht. Nach einer halben Stunde ist sie noch nicht zurückgekommen. Also Tankwart denkt, jetzt schaue ich mal selbst. Geht um die Ecke, geht zu dem Wagen hin, dann sieht er, wie die Blondine außen dran steht mit dem Draht und innen sitzt eine zweite Blondine und sagt, mehr links, ich muss den Draht mehr links halten, mehr rechts, mehr links, mehr links, mehr rechts. Aber Nachtschwärmer, das war es noch nicht alles. Jokes on you. Das war noch nicht alles, ein Doppelwopper. Dann sagt sie auf einmal drin, hey, beeil dich, es fängt bald an zu regnen, ich muss Cabrio verdeckt zumachen. Das ist ja der Wahnsinn. Das Verdeck ist offen und die probiert es mit Draht. Das war ein Doppelwopper. Die Mutter aller Wir wollen Sonne, das wollen doch wohl alle. Rein in den Flieger und ab geht's nach Malle. Wir haben Urlaub und wollen am Rad drehen. Hier auf der Insel da. Es reicht, danke. Ihr kennt ihn noch? Ab in den Süden. Mama Mallorca. Wir haben 22:15 Uhr. In wenigen Sekunden. Ich sage Hallo nach Schwemmer. Ich noch Fragen. Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir.

neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Europas größtes Erlebnis- und Einkaufsparadies für Schmuck, Uhren und Accessoires feiert Geburtstag. Die Schmuckwelten Pforzheim. Über 1 Million begeisterte Besucher in 5 Jahren. Gehen Sie in 11 großen Themenbereichen der Schmuckerlebniswelt auf Entdeckungsreise. Weltweit einzigartig. Die Schmuckwelten Pforzheim. Faszination erleben. Schmuckwelten.de. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten, zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden-Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Viele blasen sich auf und platzen. Das Tanzcafé Merlin platzt höchstens vor guter Stimmung. Coole Drinks, coole Leute, coole Party. Merlin in Malberg-Orschweier. Stell dir vor, du willst ein iPhone und kennst gerade mal die Hälfte der Möglichkeiten. Stell dir vor, du willst T-Home Entertain und niemand kann es dir richtig erklären. Stell dir vor, dafür gibt es einen absoluten Profi. Telepartner Armbruster. Der Profi für Handys, Festnetz, Internet und für alles andere, was kommuniziert. In Laak und Bühl. Dort, im Unterholz, ein Sprudel Wölfe. Du meinst ein Rudel? Nee, ganz sicher, ein Sprudel, aber original. Tja, es ist schon überraschend, wo einem Schwarzwaldsprudel überall begegnen kann. Schwarzwaldsprudel, das Original aus dem Schwarzwald. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. It's only Charlie 2000 and Right On Baby. Wow! Right On Baby, genau. Allen schönen Dank, die letzten Samstag in Mönchweiler waren. Ich habe es vorher schon mal gesagt, damals so viel ehemalige Bekannte gesehen. Das ja der Wahnsinn. Nach schon mal echt mal spitze. Und trotz Lena, Fußballspiel und alles war es echt gut. Vielen Dank an alle. Auch Dankeschön an alle, die im Lauinger waren, vergangenen Mittwoch. Lauinger Marsch. So nach Schwerer. Jetzt wird es ein bisschen cooler, weil während der WM mache ich nichts. Aber DJ Rockhorn, der ist morgen auf der Mixery Karlsruhe. Mit Atzen, Mugai, Ferry Korsten, Felix Kröcher und noch einige mehr. Und zwar am Bostalsee in Bossen im Saarland. Insider wissen das. DJ Rockhound ab 1945 Open Air, Atzen ab 20 Uhr in der Eventhalle. Das wollte ich noch dazu sagen. Und der nächste größere Gig, den DJ Rockhound hat, ist am 30.07. Nature One, dazu muss ich wohl nichts sagen. Nachschwimmer, wenn ihr mal eine Sendung nochmal hören wollt, könnt ihr die runterladen über die Fanseite. Da geht ihr am besten auf www.charlie2000.de und geht auf den Link. Da könnt ihr dann die Sendungen nach einem gewissen Abstand runterladen. Runterziehen, wie auch immer. Hier geht's ins Wochenende. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest. Hey Charlie, wir sind wieder da. Erst dieser Mundgeruch, das hält man ja im Kopf nicht aus. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say, this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Baby, I'm not trying to lead you on. No, I'm only trying to keep it real. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Das ist eine bisschen eine flottere Version von Nick Kamen, I Promise Myself. Wir haben 22.30 Uhr. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promise myself. I promise the world to you. Faxe. Grüße. Also, Numero uno. Ich habe mich heute vom Lauing in Appenzell in der Schweiz am Bodensee erholt. Wir hören dich in Karlsruhe direkt auf UKW 107,4, weil Siebenstock-Hochhaus Rindheim. Früherer Bergwall. Super, ganz toll. In Mörsch sind wir dabei. Gruß Daniel, Dankeschön. Dann der Andreas Schwamberger grüßt mich und den Michael, der hier Assistent macht. Ferner die Rebecca Satschler, Marc Freienhagen und alle Catering-Mitarbeiter vom Eurest Sport Camp Food und alle, die mich kennen. Aus Ettlingen. Besser. Ich grüße den Ralf aus Finkenbach in Odenwald. Von Ralf aus Korsika im Odenwald. Was? Wie? Vera Sascha grüße alle eingefleischten Nachtschwärmer aus Rheinfelden sowie alle aus deren Umgebung. Gruß und Kuss, die Haselnuss. Dankeschön. Da ist gerade noch eins reinkommen. Hi, Grüße ins Studio von Brownie, Eisbär, Rocky, Keksi und Kex und Miri. Sitzen hier und grillen. Sommer im Kiez von Culture Candela wird gewünscht. Gruß an alle, die Aachen vermissen. Ja, hoffentlich nicht mehr lang. Und ich grüße alle, die im weiten Radioland mithören. Und die ein bisschen Stimmung bekommen jetzt. Wie die Griller da, die da grillen. Da habe ich auch so einen Grillmeister nebendran. Der grillt fast jeden Tag. Ah, und den Obergriller, den kennt ihr auch. Al. Und er betet gerade, er betet. Bitte lass ihn tief schlafen. Bitte, bitte, oh bitte. Oh Peg, können wir nicht einfach Freunde sein? Noch eine andere Version als die von vorher. Auf jeden Fall, er hat sich gerade fürchterlich blamiert. Ganz ehrlich. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Ja, lenkt nicht ab. Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Hey, hey, Don't you see, baby, see it's perfect. They know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. We'll be right back.

a place I know. Schöner Bass brauchen wir da. There's a shout then. Flying to the moon. Don't have to worry. Cause I'll be coming back soon. Brenner, 22.54 Uhr in wenigen Sekunden. Hallo nach Schwärmer. Jetzt ist sie gekommen, jetzt bin ich endlich vor. Hallo Kelly, grüß dich. Ja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Das ist ja wieder toll. Kann ich tief in deinen Augen sehen und ich spüre das Fieber der Nacht. ziemlich neu, Toby und Mary. Tausendmal du. Sondern schon mal, jetzt kommt unser nächstes Gewinnspiel. Das hat nur eine Frage, nur eine einzige. Genau, jetzt geht's nämlich los. Unser Gewinnspiel. Und zwar Otto wieder macht einen auf Hänsel und Gretel. Und zwar, er macht nur einen Künstler nach. Also nur eine Antwort ist möglich. Ihr kennt es. Wer es weiß, ruft an 0781 504 3311 oder studio@hitradio-ohr.de oder per Fax 0781 504 3109. Schuhverkäufer, hättest du das gewusst? Das Gewinnspiel. Erzähl mal. Das hättest sogar du gewusst, oder, Al? Nein. Ach komm. Komm, verrat's allen. So clever bist du nicht, dass du das aus mir rauskriegst. Ich lasse dir keine Ruhe. Ich will wissen, wie der Interpret von dem Gewinnspiel heißt. Hä? Bin extra wegen dir hierher gekommen. Hä? Wer kommt denn freiwillig hierher? Ich komme extra her. Ach, Quatsch nicht. Du würdest für ein Stück Käse und einen halben Cracker herkommen. Da seht ihr, was ich mitmache nach Schwärmer, ha? Super gut drauf. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ort. Hit Radio Ort. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Hallo. Die Welt da draußen ist kalt, es fehlt an Nächstenliebe, es fehlt an Geld, es fehlt an Zielen, es fehlt an Perspektive. Wie überlebe ich diese Krise ohne Miese auf dem Konto? Wie zahle ich die nächste Miete ohne einen Sechser im Lotto? Nach dem Motto, ich lebe mein Leben und ich lebe nicht aus. Und bin ich schlecht gelaunt und debris drauf, dann geh ich aus. Ich geb nicht auf und blend meine Probleme aus. Der DJ dreht auf und legt genau den Sound, auf den ich brauch. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et ça cycle les problèmes, les problèmes, ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La, la, la, alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Sind wieder Grüße gekommen, Nachtschwärmer. Die müssen wir mal durchgehen. Komme gerade vom Landesturnfest in der Innenstadt, habe da eure Hitradio-Ohrkatze im Fenster gesehen. Er hat uns ein Bild geschickt. Das ist köstlich. Die hat anscheinend da rausgeguckt. Die heißt ja Orphil. Die Hauskatze hier heißt Orphil. Müssen wir mal ein paar Bilder reinstellen, ja? Alle, wer hat neben uns geschrieben? Mal schauen, der Thomas Kudra, ja? So, was haben wir noch hier? Grüße das ganze Hitradio-Team und Sabi aus Hamburg, ganz lieb. Der Teddy. Dann hier Brownie MC. Anliegen. Ein Bier ersetzt eine ganze Mahlzeit. Wer grillt, verliert. Viele Grüße. Ja, wer Bier ersetzt eine ganze Mahlzeit. Brownie, das wissen wir ja. Bier ist ja flüssiges Brot, ne? Hallo Blondies, wie geht's? Ich muss immer noch über den lachen von vorher, wo die zwei Blondinen versucht haben, die Autotür aufzumachen. Zwei Blondinen im Auto, das ist ein, was denn? Ein Dumm-Dumm-Geschoss. Ja, uralt. Ich ich weiß, den Song habe ich am Anfang, den Remix am Anfang gebracht, aber der ist so heiß. Na, Trevor, den muss ich nochmal bringen. Faceless Spezial mit Rockstar. So. Der kleine Junge kommt ins Schlafzimmer und sieht, wie Mami stöhnend auf Papa reitet. Was macht ihr denn da? Mama antwortet, ich massiere Papa gerade den Bauch weg. Meint klein Fritzchen, das bringt doch nichts. Jeden Donnerstag kommt die Nachbarin und bläst ihn wieder auf. We'll be right back.

Mixery Castle ist auch ein Begriff. Da sind dabei Atzen, Mugai, Barry Corsten, Felix Kröcher und noch jede Menge andere. Das ist ein Open Air und eine Event Arena am Bostalsee in Bossen im Saarland. DJ Rockhound ab 19:45 Uhr Open Air, Atzen ab 20 Uhr in der Eventhalle. Von iPhone gesendet hier, lese ich. Okay. Dann ist Rockhound am 30.07. auf der Nature One. Na gut, Aachen hat ja noch nicht offen, da macht er halt ein bisschen unterwegs was. Da muss er ja was tun, dass nicht einrostet. Bleibt nur noch zu sagen, Nachtschwärmer, besucht mich bitte auf der Homepage www.charlie2000.de oder bei Wer kennt wen, klickt mich an. Bei Wer kennt wen, da bin ich der mit Gigi D'Agostino. Das Bild, das bin ich, weil da gibt es viele Charlie 2000 Rubriken. Aber das bin ich dann selbst. Und immer freitags ab 21 Uhr ist er hier, euer Charlie 2000. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Oh Gott, den nicht bitte. Ich ein anderer bin, als der, der damals von mir ging. Wir spielen voll auf Sieg wie immer. Wir sind die Besten, sind Gewinner. Wir werden dich nach Hause tragen. Wie 1990 werde ich sagen, Pokal again. Ja, wir holen den Pokal again. Werden ihm gegenüberstehen. So wie damals. Wie kann ich nur so sicher sein? Vielleicht will ich dich nicht allein. Ich würde dich gern für immer haben. Im Koffer mit nach Hause tragen. Vielleicht will uns doch viel verbinden. Wenn wir den Weg ins Endspiel finden. Pokal again. Ja, wir holen den Pokal again. Werden ihm gegenüberstehen. Ich freue mich sehr auf dem Finale mit der deutschen Mannschaft in meinem Heimatland in Südafrika. Und ich sage nur Pokal again. Ich fall für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Again. Wie gesagt, das Fußballfieber greift total um sich. Das ist der Matze Knopp-Pokal again. Kennt Matze Knopp? Das ist der, wo den der so gut parodieren kann. Öfters im TV. Beckenbauer, da kann er ganz besonders gut nachmachen. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Die Party steigt und steigt und steigt. Nur das Champagne 03. Bis hier höre ich die Motoren. Bald zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt weht wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen über dem Ich seh hier noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regenglauben verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was und groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaussichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Ja, ja, ja, ja. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter hoffentlich dabei sein. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Willkommen, hier geht's ins Wochenende. Und wie immer volles Programm. Es ist Zeit abzuheben! Super anzusehen. Immer schön bücken, Lady. 20.43 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Ja, Freestyle gehört bei mir zur Grundausstattung. Das kommt immer wieder. Aber mein Freund, der gehört auch zur Grundausstattung hier. Er hat ja jetzt sein Sixpack geleert. Dann hat er wieder Mut. Unheimlich viel Mut hat er jetzt. Erl, wie sieht's aus? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Erzähl ihn was von ECK. Ein cooler Kerl. Ein cooler Kerl. Ja, das ist es, Al. Du bist der coolste von allen, ne? Tja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Was? Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Rette sich, wer kann. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Nachtschwärmer, das ist eine Legende. No one would have believed in the last years of the 19th century. Das ist der David Guetta der 70er, 80er. Timeless worlds of Ben Liebrand. Der hat unzählige Mixe gemacht. Die sind heute noch im Umlauf. Across the Gulf of Space. Minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely they drew their plans against us. The Eve of the War, the War of the Worlds. Ben Liebrand. Summertime Nachtschwärmer. Yeah.

Wir haben gleich volle Stunde. Hier geht's ins Wochenende. Habe ich noch einen Gruß? Und zwar, der Herr hat eine Frage. Oh, was? Kleine Rückkopplung am Abend. Grüße ins Studio. Nee, das ist falsche. Da muss ich nachher mal suchen. Hat einer nach dem Song gefragt. Da ist Dan Ballern. Chicka-Bomb. Dan Ballern, oder wie auch immer das spricht. So, Achtung! Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß. Wir suchen wieder drei Interpreten, die Otto hier nachmacht. Die Originalinterpreten wollen wir wissen. Kleines Spielchen. Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit. Nein, das machen wir vollkommen richtig. Jetzt geht's gleich los. Hans und Gretel gingen durch den Wald und es ist so finster hier. Das Lied, das irgendwo die Hexe sang, führt die beiden jetzt zu ihr. Nur ein paar Schritte und dann sind sie da, beide sind so hungrig und schlapp. Stehen vor dem Knusperhaus, Hänsel bricht ein Stückchen Pfefferkuchen ab. Dieser Keks wird kein weicher sein, dieser Keks schmeckt steinig und schwer. Dieser Keks wird schwer verdaulich sein und der Körper gibt ihn nicht wieder her. Oh! Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel und noch ein Freund von mir, der sich mit dem Thema Hexen sehr gut auskennt. Du schiebst alles, wenn du schiebst, in den Ofen, den du liebst. Alte Hexe, reife Frau mit Doppelkinn, so bist du, du, nur du. Wenn ich dein Gesicht berühre und ich deine Warze spür, dann weiß ich, du bist wie ich und das ist gut. So bist du, du, du, du. Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, lass deine Warze hier. Und deine Warze find ich so geil an dir. Und ich danke dir dafür. Aber es gibt noch einen Kollegen, der sich mit dem Thema Hexen sehr gut auskennt. Hexen leben im Wald. Hexen wohnen im Knusperhaus. Hexen zaubern heimlich. Hexen sehen irgendwie anders aus. So, Hexen sind so protestlich. Hexen sind auf dieser Welt einfach ziemlich lästig. Hexen gehen nie gerade, Hexen stehen ziemlich krumm. Hexen gehen nie spazieren, Hexen fliegen auf dem Besen rum. Hexen sind allzeit bereit, bestechen dich mit Keksen und mit einer Süßigkeit. Hexen kneten Lebkuchenteig, außen hart. Sind auf Hänsel und Gretel geeint. Wann ist die Hexe ne Hex? Hexe ne Hex? Wann ist die Hexe ne Hex? Nachtschwärmer, jetzt möchte ich's wissen. Es ist unglaublich. Kann irgendetwas diesen Wahnsinnigen stoppen? Was so harmlos beginnt, endet in Angst und Schrecken. Komm, Charlie, hau rein. Musik, Marsch. Wer anrufen möchte, 0781 504 3311, aber die Nummer dürfte bekannt sein. Oder per Mail studio@hitradio-ohr.de. manchmal vor den Remixern ist nicht sicher. Nicht mal Johnny Cash. Walk the Line. Wir haben gleich 0:08 Uhr. Ich rufe ins Radioland hinaus. Das ist nämlich die richtige Nachtschwärmerzeit. Da wird der rechte Nachtschwärmer erstmal richtig wach. Apropos wach, mein Freund Al hat ja ein Sixpack verdrückt. Dann hat er sich kurz hingelegt. Und ich glaube, er wacht langsam wieder auf. Warte, die Sehkraft kommt wieder. Ich sehe schon Umrisse. Ich sehe Stroh. Ach, Kelly. Ja. Kelly und Stroh, das ist das Gleiche. Jetzt legen wir nochmal richtig zu hier. Okay, okay, let's go. Yeah. 17. Hier läuft die Rihanna Spezial. Und wie gesagt, bei Bandis brechen die Exzesse aus. Ich habe jetzt Peggy. Peggy Bundy, was ist denn? Du kennst mich doch noch. Echt, Charlie? Irgendwie bist du noch derselbe komische Arbeitslose, der du warst, als diese Schuhe und das Hemd in Mode waren. Ach komm, Peggy. Es geht nicht um mich. Es geht um deinen Mann. Al Bundy, größter Damenschuhverkäufer. 4 Touchdowns. In einem Spiel und so weiter. Komm jetzt, Schatz, wir tun es. Wir treiben es auf dem Klo, komm. Komm doch, es braucht keiner zu erfahren. Nicht mal du. Ja, das ist doch was. Komm, wir machen Sex. Oh mein Gott, haben wir das nicht letzten Monat gemacht? Ja, aber lass es uns zu Ende bringen. Also wirklich. Peggy, du musst einsehen, du hast eine Niete gezogen im Erl, oder? Ja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Peggy, du hattest sie alle. Ist da der Action-Sommer. What time is it? It's time for... Africa.

die Jungs von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Und uns wurde ziemlich schlecht. Jetzt machen wir Ärzte Spezial. Ich will zurück nach Westerland. Und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese reine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Manchmal schließe ich die Augen. Dann denk ich an diese Insel und mein Herz, das wird so schwer. Music. Now. Yeah! No.

ich will. Ey. Was für ein Tag in Berlin, Mann. In der letzten Stunde lege ich immer noch einen Zahn zu, Nachtschwärmer. Und alle, die noch mit dabei sind oder wieder dazugekommen sind, sage ich Hallo. Das ist eine spezielle Cindy Lauper Remix. Super stark, finde ich. Oh, Jetzt müssen wir noch eine Gewinnerin bekannt geben vom letzten Gewinnspiel. Von der Otto-Geschichte. Das wäre... Nein, das ist ein Gewinner. Thomas Uhl aus La Reichenbach. Und er möchte, dass auch die Nathalie aus La gegrüßt wird. Die hat nämlich Geburtstag, ihren 22. Gratulation! Also nach seinem Sixpack ist er ungenießbar. Mit dir gibt's nur Probleme. Du bist mit denen das Probleme. Nein. Komm, Al. Halt dich zurück jetzt hier und bleib da weg. Charlie, komm, jetzt reicht's. Mach Platz. Was denn, was denn? Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Also das sagst du nochmal, dann fliegst du raus. Charlie, jetzt reicht's aber. Mach Platz. Komm, Al, weg. Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Hilfe! Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Unfassbar. Zeig mir die 10. Immer noch unter den ersten 10 der Dance Charts. Voller Party-Song. Was ist das für ein Lärm? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Werden wir es sehen. Uns ist nämlich alles. Ey, voll pervers, ey, normal. So, das hätten wir. Weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hallöle, ich bin's, Otto Kuhnle. Und jetzt schalten wir live in ein schwäbisches Schlafzimmer. Jetzt bekomme ich von dir genau 50 Cent. Ja, das sind die Kondomkuschen. Die teilen wir uns doch jetzt. Das willst du doch auch. Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Neu bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt, mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die da genau, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Jede Woche neu. Ich bin einfach nicht zufrieden, aber wenn ich es ganz arg versuche, es geht irgendwie nicht. Auf gut Badisch, englische Songtexte neu erzählt, jede Woche neu bei Hitradio Ohr. Alle 50 Minuten erkrankt allein in Deutschland ein Mensch an Leukämie. Alle 50 Minuten eine Tochter, ein Sohn, eine Mutter, ein Vater. Alle diese Menschen benötigen dringend Heilung und Liebe mit Menschen, die ihnen beistehen und an sie denken. Schreiben Sie Ihre Gedanken und Wünsche für Menschen, die an Leukämie leiden, an die José Carreras Leukämie-Stiftung auf www.carreras-stiftung.de. Wie hat Ihnen eigentlich der letzte Radiospot gefallen? Ja, genau der, den Sie gerade gehört haben. Sagen Sie uns Ihre Meinung und stimmen Sie ab für die besten Radiospots Deutschlands. Ob spannend, lustig oder clever. Jetzt sitzen Sie in der Jury. Hören Sie sich die aktuellen Radiospots an, geben Sie Ihre Bewertung ab und gewinnen Sie tolle Preise. Machen Sie mit. Mehr Infos unter hitradioohr.de. Ein Ort. Zwei Tage. Unendlich viel Musikvergnügen. Hey, hey, hey, hey. Hitradio Ohr präsentiert ein Musikerlebnis der Extraklasse. Am Freitag, den 30. Juli, die Klostertaler auf ihrer Abschiedstournee mit Musik, die Millionen Fans begeistert. Und als Vorgruppe die Dorfrocker. Am Samstag, den 31. Juli, die Sommerrocknacht mit regionalen Größen wie der Peter Oehler Band, Black Iron und den Infected Slaves. Die Klostertaler und die Sommerrocknacht am 30. und 31. Juli in Kehl am Yachthafen. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. loves on me. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A woman go and wonder. Don't you hear that thunder? You gotta run, you gotta take cover. Tja, Nachtschwimmer, das war's dann langsam wieder. 0:56. Allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder kommenden Freitag ab 21 Uhr. Wirklich.